In seinem neuesten Film Bruder, Schwester, Herz von 2019 geht es gerade um diese beiden, ein eng verbundenes Duo, die nie aufgehört haben, Cowboys und Indianer zu spielen und nun mit dem invaliden Vater eine Rinderzucht betreiben, und zwar in Deutschland. Was der Bruder an relaxter Rancher-Manier an den Tag legt, nach durchzechter Nacht das Auto in den Graben gefahren, dies nicht weiter tragisch findet, das muss die Schwester, die die finanziellen Seiten des Betriebes im Lot hält, wieder wettmachen. Das führt zu mancherlei Konflikten, aber nie so weit, dass man sich nicht wieder zusammenfindet, bis es einfach nicht mehr geht und man sich mit einem neuen Partner eine neue Dynamik schafft und diese in die Beziehung einbricht. Tom war bei der Vorführung und im Filmtheater der Murnau-Stiftung seiner Heimatstadt hinterher auch zu einer Fragestunde bereit. Wir bringen Ihnen ein Interview, das er mit dem Kulturspiegel machte, also mit mir, Susanne Nielsen, und ich darf mich natürlich sehr dafür bedanken. Das Interview fand im Museum Wiesbaden statt, in einem Saal, der eigentlich leer ist und wo leider ein Summton irgendwo auftauchte, den Sie nun mitbekommen haben. Wir bitten, dies zu entschuldigen. Ansonsten ein sehr, sehr schönes Gespräch und wir haben uns sehr, sehr darüber gefreut. Hören Sie nun unser Gespräch. Herzlich willkommen zum Kulturspiegel, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und ich sitze hier mit Tom Sommerlatte. Und zwar in Wiesbaden, das ist deine Heimatstadt, ja? Das stimmt, ja. Und du bist Regisseur und ich habe das große Glück gehabt, den Film zu sehen und dich auch nachher noch gleich zu dem Film zu hören. Das ist also wunderbar. Aber wir sind jetzt hier im Museum Wiesbaden, das heißt, wer diesen Hallgeklang kennt, der kennt ihn von einem Interview, was ich im Sommer gemacht habe, über die Sammlung Nees. Und jetzt sitzen wir wieder in diesem schönen Jugendstilraum, dem einzigen noch in dem Museum. Und das ist für dich vielleicht schön, das Museum kennst du wahrscheinlich schon lange. Ja, ich kenne das Museum gut und mein Vater ist auch sehr engagiert hier. Der gehört zu den Förderern des Museums und es ist immer wieder schön, hierher zu kommen. Naja, also wenn man eine so große Familie hat, das sind wie viele Kinder? 14, 13? Nee, 12. 12. Wahnsinn. Und du bist Nummer 10. Das ist also, du bist das Nesthäkchen fast schon. Ja, es kommen noch zwei. Ja, ja. Aber das ist schon fantastisch mit so einer großen Familie. Und ihr seid in der Stadt groß geworden oder auf dem Land? Nee, bei Wiesbaden. Das ist hier eine Waldregion, der Taunus. Ne? Und da im Taunus gibt es eine Waldsiedlung, in der sind wir groß geworden. Und ich finde, von dem Film her, hast du schon einen guten Bezug zum Land, außer, also das war jetzt kein Großstadtthema. Und dieses ist dein zweiter Film, der zweite aus einer Trilogie. Und da geht es um Geschwister. Und dieser Film, wir sind jetzt im Oktober 2019 und dieser Film ist jetzt also gerade rausgekommen im Oktober. Es ist Dezember, Entschuldigung. Ja. Also, ja. Tja, jetzt musst du dich mit dem Publikum auseinandersetzen, wahrscheinlich mehr als im Vorfeld, nicht? Wie ist das, wie geht man mit dem Film um, wenn er fertig ist? Also ich glaube, einen Film präsentieren zu dürfen, ist nicht eine anstrengende Aufgabe, sondern das ist ein Vergnügen. Es ist ein bisschen wahrscheinlich, wie wenn man sein frisch geborenes Kind seinen Freunden und seinen Bekannten vorführt. Also es ist schön, endlich das, was so lange in der Entstehung war, endlich präsentieren zu dürfen. Weil natürlich ist über die Jahre immer wieder die Frage gekommen, na, wie weit ist es denn und wann ist er denn fertig? Und wenn er dann nun endlich fertig ist, dann ist es natürlich eine Ehre, das präsentieren zu dürfen. Und vor allem auch für den Vater, das ist auch interessant, wenn also Vater war auch dabei jetzt bei dieser Vorführung, ist er immer dabei oder also ist Familie ein großer Teil der auch der Vorführung? Nee, der Film läuft ja deutschlandweit, da kann nicht meine ganze Familie immer dabei aber sein. Aber Premieren könnte schon. Klar, natürlich, die Familie ist natürlich sehr interessiert, zumal es ja auch Themen sind, die mit Familie zu tun haben, aber nicht mit unserer, aber generell mit Familie. Und natürlich sind all meine Geschwister und auch meine Eltern sehr interessiert. Und es ist ein Geschwisterthema. Ziehst du da natürlich wahrscheinlich viele Dinge auch aus der eigenen Familie, auch wenn es nicht die eigene Familie ist, die jetzt dargestellt wird? Nee, klar. Also mein Pool an Ideen und an Inspiration ist natürlich absolut meine Erfahrung mit meiner Familie. Aber ganz ausdrücklich ist keine Figur im Film einer meiner Geschwister oder so. Also es ist nicht autobiografisch explizit. Und jetzt sagst du uns nochmal vielleicht, was du im Publikum jetzt erzählt hast, nämlich, dass es sich eigentlich um ein Western-Thema, ohne dass es ein Plagiat von alten Western ist, handelt. Und dass der Film heißt? Der Film heißt Bruder, Schwester, Herz und kokettiert mit dem Western, würde ich mal behaupten. Also das Genre ist kein Western, das Genre ist irgendwas zwischen einem Drama und einer Komödie. Also ein Heimatfilm ist es nicht in dem Sinne. Das ist was, das man im Ausland Deutschlands so ein bisschen, Oktoberfest und ja, solche Dinge, genau. Das ist immer noch so ein bisschen in den Seelen drin. Nee, das ist es tatsächlich nicht. Es sind aber Rinderzüchter, also es sind schon ein Cowgirl und ein Cowboy sozusagen. Absolut. Nicht? Klar. Die da wohnen mit ihrem, mit ihrem Vater, der also Hilfe braucht. Mhm. Also die sind tatsächlich der Inbegriff von Cowboys und Cowgirls, nämlich das sind Rinderhirten und Cowboy und Cowgirl heißt ja nichts anderes als Rinderhirten letztlich. Und aber auch in der Einstellung zum Leben, vor allen Dingen er, der Franz, ist sehr, hat einfach diese Einstellung zum Leben, die man einem Cowboy zuordnet, also dieses etwas in den Tag hineinleben und ohne sich Sorgen allzu groß für die Zukunft zu machen, diese Coolness, die dabei entsteht. Das heißt, im Herzen sind es richtige Cowboys, aber sie versuchen nicht, sich wie Cowboys irgendwie zu verkleiden, das heißt, sie rennen nicht die ganze Zeit mit einem Cowboy-Hut rum oder so, sondern sie sind einfach von der Einstellung her welche. Ja, aber er ist schon ein Typ, der lange Haare hat, also das ist etwas, wie soll ich sagen, das sind sehr sympathische Figuren, finde ich. Und auch, dass es ein sehr enges Verhältnis ist, wird nicht übel genommen. Also das ist etwas, wo man nicht also irgendwelche jetzt knistern sieht oder so, was ja auch sein hätte können, wenn man so lange zusammen wohnt in einem Haus und dass man wieder quasi doch sein eigenes Leben hat. Also das sieht man, glaube ich, auch schon von Anfang an, dass er also aus der Versackung in der Bar kommt er nach Hause und setzt den Wagen in den Graben und sie hat doch ein bisschen mehr Verantwortungsgefühl, habe ich so das Gefühl, für das Geschäftliche, denn so eine Farm, die läuft nicht, wenn man nicht auch verkauft. Genau. Ja, genau, sie ist die Vernünftige in der Kombination und er ist der naive, etwas Verträumte von beiden. Aber er hat natürlich auch eine ganz wichtige Funktion in dem Betrieb, denn er ist vorne bei den Rindern und macht diese Arbeit. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass er keinen Beitrag leistet, aber sie haben beide den Beitrag, den sie leisten, der zu ihren Charaktereigenschaften eigentlich passt. Und wie bist du auf diese Schauspieler, also sicher gibt es Agenturen, die solche Schauspieler auch finden, kanntest du die vorher oder hast du die durch Hilfe bekommen, also es gibt ja jemanden, der auch das Casting macht und so. Ja klar, also wir haben unser Casting Director, der Uwe Bünker, der hat natürlich viele Schauspieler für den Film entdeckt und gefunden. Aber gerade bei Franz und Lilly, bei Karin Hanschewski und Sebastian Fresdorf musste ich sie nicht finden, weil sie sind auch schon die Hauptdarsteller von meinem ersten Film. Und da habt ihr sie wie gefunden beim ersten Film? Da wiederum über den Casting Director Uwe Bünker, der mir die damals vorgestellt hatte. Sie kommt mir ein bisschen bekannter vor. Haben die noch schon viele Projekte gemacht? Sind sie also jemand gewesen, die also schon im deutschen Film eine große Rolle spielen, Fernsehen oder? Nö. Also Karin Hanschewski ist ja sogar Tatortkommissarin. Das ist ja nun immerhin im deutschen Film- oder Fernsehbereich fast die höchste aller Rollen, die man, also das Beste, was man bekommen kann. Und Sebastian ist auch sehr gut beschäftigt. Und ja, das sind zwei tolle Schauspieler, die auch auf jeden Fall ihren Platz in der deutschen Filmlandschaft schon gefunden haben. Und ist der Vater auch schon im ersten Film gewesen oder nicht? Nee. Nein. Diese Figuren sind eigentlich die zentralen Figuren. Also ich meine, so viel drumherum ist, aber da der Film konzentriert sich auf diese Figuren. Mhm. Und wenn man eine Geschichte entwickelt, entwickelst du die von diesen Hauptcharakteren aus in Richtung, denn du hast den Film ja auch geschrieben, mhm, nicht? Wie gehst du da vor? Naja, ich habe ein Thema, das ist in dem Fall eine enge Geschwisterbeziehung und ich versuche mich von diesem Geschwisterpaar, was dann einen gewissen Konflikt miteinander hat, irgendwie führen zu lassen. Und natürlich kommen dann immer noch irgendwie von außen Figuren dazu, das baut sich dann mit der Zeit. Also ich wüsste gar nicht, inwiefern man das jetzt analytisch betrachten kann, dass ich sage von Anfang an, das sind jetzt die Figuren drumherum und so weiter. Das entsteht dann eigentlich. Also andererseits weiß ich natürlich schon sehr früh, welche Figuren für diese Beziehung, dass die bestehen bleibt, sind und welche Figuren dagegen sind. Also wer versucht, dieses System zu destabilisieren und wer versucht, das System zu aufrechtzuerhalten. Und das sind dann natürlich wichtige Sachen, dass man sich dessen bewusst ist. Und denn ich meine, wenn jemand einen Krimi schreibt, dann muss er sich ja auch wirklich also sehr konstruieren und manchmal kann man sich eben dann von einem Zentralpunkt aus bewegen, wie du jetzt sagst. Und das sieht man in diesem Film, finde ich, eher als diese Handlung. Die Handlung könnte auch ganz anders laufen. Klar. Es geht um den zentralen Konflikt. Genau. Wie man sein Leben einrichtet eigentlich. Also es ist kein Plot-driven Film, es ist ein Character-driven Film, das ist ganz klar. Aber ich meine, die müssen ja auch irgendwo die Spannung dann erhalten. Das heißt, du musst ja auch immer wieder diesen Spannungsbogen mitbringen. Und wir haben ja auch darüber geredet, dass die Spannung auch darin besteht, dass man nicht so ganz weiß, wie sehr eng diese Beziehung ist oder wie entfernt sie ist. Denn man sitzt immer so ein bisschen, man überlegt immer die ganze Zeit, könnte das jetzt in eine Richtung gehen, die ich vielleicht nicht unbedingt gut heiße als Publikum. Das weiß man nicht. Also das ist auch eine moralische Frage zwischen Geschwistern. Absolut, klar. Du kommst aus einer riesengroßen Familie und wir haben so darüber, also du hast darüber gesprochen, dass kleine Kinder ja, Zimmer teilen und weiß ich, also bei einer Großfamilie kann ich mir vorstellen, dass das nicht so unbedingt zu Konflikten führt, dass man die also auch gleich wieder beheben kann. Ist das Potenzial, kommt das auch aus dieser Kindheit? Das heißt, hat man da diese Spannungsbögen, also die mit eingebaut? Oder ist das Erwachsenenverhältnis von diesen Geschwistern völlig anders als das, ach so, von Kindern sein könnte? Nee, ja. Diese Figuren, Franz und Lilly, tatsächlich, wenn man sie sich vorstellen möchte, ist das wahrscheinlich am besten so sich vorzustellen, wie wenn man die Beziehung zweier Kinder im Alter von 8 bis 10 oder so, oder 6 bis 10, sich anschaut, weil tatsächlich diese Naivität zueinander, wo Sexualität überhaupt gar kein Thema spielt, es ist einfach eine wirklich enge Beziehung, die wo kein Blatt dazwischen passt, die können in einem Bett zusammenschlafen, ohne dass das überhaupt irgendwie nur im Raum mitschwingt, dass da Sexualität mitspielen könnte. Das ist bei denen, hat sich das irgendwie gehalten und die brauchen auch einander, auch in dieser engen Beziehung und da ist überhaupt nichts, das ist total, wie sagt man, normal, ja, es ist nichts Böses. Aber das ist für uns Zuschauer natürlich ungewöhnlich, weil wir verbinden natürlich zwei Menschen in einem gewissen Alter, die zusammen im Bett liegen, mit anderen Sachen. Ja. So. Und das zu akzeptieren als Zuschauer, braucht eine gewisse Zeit, aber genau das ist ja das Interessante. Aber das hast du auch so gewählt, aus diesem Grund. Ja, ja, genau. Also mich hat das einfach interessiert. Also ich habe mir gedacht, diese Geschwister Franz und Lilly, die haben wahrscheinlich als Kinder schon irgendwie, sind die da auf ihrer Ranch rumgerannt und haben Cowboy und Cowgirl gespielt und hatten Spaß dabei. Und es hat sich einfach bei denen nicht verändert. Die haben sich im Vergleich zu anderen Geschwisterpaaren, nicht die Pubertät gehabt, die sie entzweit hat, sondern sie sind da irgendwie weiter mitgefahren und haben irgendwie sich gebraucht und jetzt sind sie nun mal 30, Mitte 30 und es hat sich nicht verändert und das hat mich interessiert. Und ist das etwas, was du auch selber erlebt hast in der Familie, dass also diese Art von Nähe einfach weiter stehen bleibt? Denn wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt so 34. Also du bist quasi so alt wie diese Geschwister in dem Film. Und deine eigenen Geschwister sind jetzt ein ganz Stück älter zum Teil. Also das ist ja, ihr seid ja viele. Mhm. Und wie sind die einzelnen Verbindungen zu den einzelnen Geschwistern? Sind die auch zum Teil recht eng geblieben oder haben sich auch einige entfernt? Das gibt es ja auch. Naja, wir haben alle ein sehr gutes geschwisterliches Verhältnis, aber nicht vergleichbar mit dem von Franz und Lilly, also auf der intimen Ebene. Ja, sie schläft also in seinen Armen ein beim Fernsehen und so, das muss man auch erklären, weil das hat ja jetzt keiner unbedingt gesehen. Ja. Und aber auch die witzige Sache mit dem Hin- und Herlaufen im Heuboden, also dass sie also quasi, da wird auch irgendwo, das ist sehr spielerisch, aber dann ist da auch Drama plötzlich, weil sie irgendwo fällt, ja. Mhm. Und da war ich also auch, da denkt man, da könnte aber alles Mögliche daraus entstehen. Mhm. War das jetzt gewollt, diese Zäsur in diesem Spiel? Klar. Ja, klar. Gut. Man versucht immer dann gewisse Elemente dann irgendwie dem Ganzen einen Wendepunkt zu geben, um mit der Geschichte voranzukommen. Und dieser Ansatz, dass sie geht ja auf den Heuboden hoch, erstmal weil sie ein Problem mit etwas hat und sie will ihn ja zur Rechenschaft ziehen und deswegen will sie ihn fangen und er macht daraus ja das Spiel und rennt vor ihr weg und dann krach bumm, passiert, dass sie da durch den Boden kracht und man weiß erstmal nicht, was es passiert, aber auch das löst sich wieder in einer gewissen Weise auf, nämlich dass es letzten Endes ja auch gar nichts Schlimmes war, aber trotzdem wird er dort erwischt und kriegt seine Ohrfeige und zack, die Geschichte geht weiter. So, es muss immer vorangehen. Das ist das einzig Wichtige, auch bei Character-Driven-Filmen. Man darf sich nicht auf einer Sache ausruhen und sie ohne Entwicklung über mehrere Minuten breit treten. Das geht nicht. Also jede Szene in einem Film muss eine Entwicklung mit sich bringen. Sonst hat die Szene keine Berechtigung. Und das war auch schon in deinen Gedanken vorgeplant, also diese Art von, oder beim Schreiben findest du dann diesen Eckpunkt, wo du dann... Genau, das passiert tatsächlich beim Schreiben. Also es ist nicht unbedingt so, dass ich schon weiß, ah ja, jetzt endlich schreibe ich jetzt die Heuszene, wo sie durch den Boden fällt und am Ende kriegt er seine Ohrfeige, sondern das entsteht beim Schreiben. Ich weiß, sie kommt mit dem Konflikt da in diesem Ort, wo er sich aufhält, hin und dann überlege ich, wie könnte sich das lösen. Das passiert manchmal, also manchmal hat man Glück und es kommen sehr schnell die klugen und guten Ideen, manchmal braucht man mehrere Tage dafür. Besprichst du dich mit anderen? Erzählst du die Szene? Nee, ich bespreche mich nicht im Schreibprozess mit anderen, sondern immer, wenn ich eine Drehbuchfassung fertig habe. Da habe ich die erste Person, die meine Drehbücher liest, ist meine Schwester, die Iris, die Filme produziert. Und dann haben wir allerdings auch einen Dramaturgen auch noch, der dann auch die Fassungen liest und sagt dann anschließend mit dem Feedback dieser beiden Personen, begebe ich mich in die nächste Drehbuchfassung. Also Denkanstöße, dann gibt es also von den anderen nicht unbedingt, wenn du also mit anderen zusammenkommst, sagt nicht einer, hey, was machst du? Und dann kommt daraus ein Gespräch über diesen Film oder über während der Entwicklung gar nichts. Nee. Ja, und die Ausbildung, die du gemacht hast, ist das eine reguläre Filmausbildung? Wie hast du zum Film gefunden? Was war der Ursprung? Du hast gesagt, du bist auch ein Fan von Filmen gewesen vorher. Ja, ich bin, natürlich habe ich eine Affinität dazu gehabt, sonst wäre ich nicht in die Richtung gegangen. Und dann habe ich allerdings angefangen, mein erster Wunsch in der Richtung war, als Schauspieler zu arbeiten. Und so habe ich mich an Schauspielschulen beworben, wo ich auch dann in Leipzig an der staatlichen Schauspielschule aufgenommen wurde. Und dann allerdings habe ich nach dem Ganzen, als ich dann als Schauspieler gearbeitet habe, auch gemerkt, dass ich irgendwie auch Lust habe, eigene Geschichten zu erzählen. Und so habe ich angefangen zu schreiben und so habe ich dann irgendwann die Chance gehabt, meinen ersten Film zu machen. Und mein erster Film, Im Sommer wohnt da unten, der auch der erste Teil der Geschwister-Trilogie ist. Und so bin ich irgendwie da ins Metier des Filmemachens gerutscht, ohne allerdings keinen akademischen Ansatz. Da habe ich mich sehr autodidaktisch in das Metier begeben. Und der spielt, glaube ich, in der Stadt, wenn ich mich erinnern kann. Nein. Im Sommer auch nicht, ist auch im Land. Mehr oder weniger auf dem Land, also am Meer. Okay. In einem Ferienhaus am Meer. Okay. Und wo hast du da gedreht? In Frankreich, an der Atlantikküste. Mhm. Und das ist jetzt so ungefähr fünf Jahre her oder so? 4 Jahre. Mhm. Obwohl ja mittlerweile 5 Jahre. 2015 kam er ins Kino und fertig gedreht war er Ende 2014, also in der Tat 5 Jahre seit Ende des Drehs. Okay. Und du hast mir gesagt, Filme in Deutschland werden über Filmförderung produziert, also oder finanziert. Das heißt, Filmförderung kommt ja auch mit Filmpreisen. Oder muss man sich erstmal um die Filmförderung kümmern und dann pro Projekt dann wieder neu quasi etablieren? Naja, also die Filmförderung ist, es sind Töpfe, staatliche Töpfe, die, wo man einen Antrag stellen kann, indem man eben präsentiert, was man so vorhat. Und dann in den verschiedenen Etappen der Produktion, also ob es nun jetzt das Schreiben ist oder das, die Produktion oder die Postproduktion oder der Verleih, kann man dann eben Gelder beantragen. Und tatsächlich ist es so, dass in Europa die Filme vor allen Dingen, also mindestens zu 50% über diese staatlichen Töpfe finanziert werden. Und künstlerisch anspruchsvolle Filme sogar mehr als 50%. Das heißt, man hat halt dieses System, was im Vergleich zum amerikanischen System ganz anders ist, nämlich nicht über private Gelder, sondern über staatliche Gelder. Und denen musst du ja was vorlegen, Drehbuch, genau. Also muss das Drehbuch schon geschrieben sein. Das heißt, hast du parallel Drehbuch geschrieben und hast noch als Schauspieler gearbeitet? Man muss sich ja auch sein Leben finanzieren. Ja, das wollte ich nämlich sagen. Kann man vom Film leben heute? Das ist die Frage. Oder willst du weiter Schauspieler? Ist das noch etwas, was parallel laufen kann? Kann definitiv parallel laufen. Also ich bin weiterhin ein sehr leidenschaftlicher Schauspieler. Ich mag das sehr gern, diesen Beruf. Ich möchte das nicht sagen, ich mache das eine oder das andere, ich mache beides. Mhm. Und Tom Sommerletter, wo hat man dich denn gesehen? Auf Bühnen oder Schauspieler? Na, ich habe auf der Bühne habe ich noch nicht so viel gespielt, aber im Film und Fernsehen hat man mich schon gesehen, unter anderem in einer Spike Lee Produktion auch, aber allerdings in einer sehr kleinen Rolle. Aber da das nach Amerika gesendet wird, unter anderem möchte ich natürlich auch darüber reden. International, also vor allen Dingen europäisches. Spike Lee, der Film heißt. Der hieß zumindest als Arbeitstitel Miracle at St. Anna. Ich glaube, jetzt fertig heißt er Buffalo Soldier. Irgendwie ist schon ein bisschen her. Aber, aber ansonsten habe ich im europäischen Arthouse-Kino-Bereich vor allen Dingen mich ausleben dürfen. Ja, genau. Gleichzeitig ist es auch ganz klar, hätte ich als Schauspieler sehr viele tolle große Rollenangebote bekommen, wäre ich wahrscheinlich auch niemals zum Filmemachen gekommen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich als Schauspieler in einen großen Erfolg baden konnte. Es war eher so, dass es ein bisschen dürftig war. Na klar, und dann orientiert man sich um, aber das Kreative ist geblieben, das ist doch schön. Und wenn man immer wieder mal darauf rückgreifen kann, ist es auch wichtig. Hm. Wenn du jetzt nach Hause kommst, ist das immer das gleiche Haus, wo deine Familie ist? Ist das, wenn du hier in Wiesbaden bist, ist das zu Hause, wo dein Zimmer noch da ist und so weiter? Ist das alles noch geblieben? Kommt man zurück in eine, ist das auch etwas, was man vielleicht irgendwann mal auch einbaut und sagt, ich möchte auch gerne was Autobiografisches schreiben? Ich glaube nicht, dass ich irgendwann mal was Autobiografisches mache, weil das, ich mag gern die Abstraktion und dem Ganzen, was von mir kommt. Also sowieso alles, was ich schreibe, hat ja mit mir zu tun, aber es braucht nicht eins zu eins ich sein oder meine Familie. Ich mag es gerne, dass es sich fiktiv, also auch für die persönliche Arbeit finde ich es viel interessanter, dass ich das dann fiktiv weiterspinnt. Also ich kann ja einen autobiografischen Ansatz wählen, aber ich brauche nicht das weiter zu erzählen, was auch wirklich passiert ist, sondern ich kann es dann eben in eine fiktive Richtung ich auflösen. Ich finde es halt ungewöhnlich, eine große Großfamilie, das ist sehr ungewöhnlich für heute und ich finde, das ist was nicht mehr vorgelebt wird. Ja? Und deswegen finde ich es besonders interessant. Hm. Und wahrscheinlich, wie du da standest und du sagst, jeder weiß hier, dass ich aus einer großen Familie komme, das heißt einfach, dass es auch auffällt. Nicht? Das ist auch etwas, was nicht jeder kann und auch nicht jeder hat. Ist es aber heute auch eine Gesellschaft, wo wir zwei Mütter haben, zwei Väter haben. Also wir haben so eine breit gestreute, verschiedene Art von Familie. Fließt das auch in dein Leben ein? Wirst du hinterfragt, kommen Freunde und sagen, hier, die Welt ist eigentlich eine ganz andere. Die Beziehungen haben sich so verändert, weil sie jetzt legitim sind, weil sie alle legitimisiert werden, indem Leute heiraten können, die früher nicht heiraten konnten, indem Leute nicht mehr heiraten, weil sie es auch können. Also es ist eine ganz andere Welt, in der du groß geworden bist, von Kindheit bis das jetzt läuft. Und das ist doch eigentlich auch sehr viel neuer Stoff, oder nicht? Sowieso, ja, klar. Stoffe gibt es genügend. Also da, selbst wenn ich 2000 Jahre alt werden sollte, könnte ich sehr viel bis zum Ende meines Lebens interessante Stoffe beschreiben, das ist klar. Und kann man, wenn du jetzt schreibst, überlegst du auch, dass du dich absetzt von dem, was andere schreiben? Denn ich meine, es gibt ja sehr viel auch Konkurrenz in dem ganzen Gebiet. Ich glaube, das passiert automatisch, weil, also wenn ich den Ansatz wähle, wie ich ihn wähle, nämlich zu sagen, ich schreibe über etwas, womit ich mich identifiziere, nämlich im Moment eben gerade über Geschwisterthematiken, gerade weil ich ja außerdem noch aus so einer großen Familie komme, und insofern automatisch einen ganz anderen Background habe als die meisten meiner Kollegen, brauche ich mir über diese Frage gar keine Gedanken zu machen. Da passiert automatisch etwas ganz anderes. Ja? Außerdem wurde ich auch noch so halb französisch sozialisiert. Das heißt, meine Vorbilder, filmischen Vorbilder, kommen oft aus Frankreich. Also insofern, egal was ich mache, es wird immer anders sein als das, was meine deutschen Kollegen machen insofern. Also Frankreich, wenn du Frankreich ansprichst, da sind auch ganz andere Geschichten unterwegs. Genau. Französischer Film ist im Ausland als Krimi bekannt, aber auch als so Zeitstücke. Also einfach, ich denke an Linklater, diese französischen Sommerfilme, ja. Da ist kein Anfang und kein Ende im Prinzip. Das könnte also immer weiterlaufen. Das absolut. Ist also, Freunde treffen sich zum Wein. Also klar. Absolut. Und das klingt auch so ein bisschen Chabrol von Krimi her, das ist ja schon ziemlich, wie gesagt, da muss es ja auch ein Ende geben. Aber es gibt sehr viele so Sommerfilme, die einfach, wie soll ich sagen, die einfach dahin plätschern. Ja? Ja. Und diese Spannungsbögen sind da, zum Beispiel. Ja. Und die Spannungsbögen sind eigentlich sehr viel geringer, also die sind nicht so scharf wie bei einem Krimi zum Beispiel. Total. Wenn du sagst, du bist französisch sozialisiert worden. Heißt das, du hast in Frankreich gelebt oder wie ist die Orientierung in Frankreich? Nee, ich habe, meine Mama ist Französin, also ich habe aber nie in Frankreich gelebt. Ich könnte in Frankreich problemlos leben, weil ich französisch spreche, fließend, genau. Aber da ich jetzt vor allen Dingen, da ich Berlin für mich gefunden habe, als die Stadt, in der ich gerne mich aufhalte, hat jetzt Paris ein bisschen den Kürzeren gezogen. Naja, und das sind auch beides also ziemliche Großstädte. Und Berlin ist für mich eine Kleinstadt. Berlin hat diese ganzen kleinen, wie soll ich sagen, das sind kleine Dörfchen. Ist ja auch historisch so, ne? Naja, aber Paris eigentlich auch. Also Paris sind auch Dörfer, aber Paris hat sich als Großstadt herausgebildet, während Berlin das irgendwie nicht hat. Berlin hat immer noch dieses individuelle, diesen Charakter der einzelnen, einzelnen Kleinstädtchen. Absolut, es gibt kein Zentrum und es ist ein, ja, ich meine Wilmersdorf, da hört man ja auch, dass es tatsächlich Dörfer waren. Aber das ist natürlich sehr charmant auch. Was ist dein Teil von Berlin? Charlottenburg. Aha, okay. Und das ist ein alter und ein zerbombter Teil leider. Also da sind also sehr viele 50er Jahre dazwischen. Aber ich suche immer die Alten, die noch drumherum sind. Also ich liebe Charlottenburg auch sehr. Bleibtreustraße. Also das ist für mich Savonienplatz. So. Das ist für mich Berlin. Und nicht unbedingt der Osten, der ja auch zu erobern gilt. Das ist ja auch schon längst passiert. Also ja. Die Stadtteile in Berlin, die en vogue sind, sind ja jetzt vor allen Dingen Kreuzberg und Neukölln und so weiter zu finden. Also und vor 10 Jahren in Prenzlberg, das war ja auch Ost-Berlin, oder ist der Teil da in entgegengesetzte Richtung von Charlottenburg. Ja. Klein Moskau zum Teil auch. Also je nachdem, wenn man rüberschaut, von den Bauten her ist das eine andere, das ist für mich ein anderes Land fast. Also es war es ja auch ein anderes Land. Kann man ja gar nicht anders sehen. Und ist das auch ein Ort, wo du deine Familie, deine Filmfamilie, deine Familie im Kopf dann auch irgendwo ansiedelst? Ist Berlin so weit, dass es auch in deinen Kopf schon hineingefunden hat für die Zukunft vielleicht? Noch nicht? Overa. Overa, ja, du wirst sehen. Ich freue mich auf diesen Film. Es wäre schön, wenn er ins Ausland kommt, das wissen wir nicht, aber das ist durchaus machbar. Und ich kenne auch sehr viele Universitätsprogramme, die also auch sich um den deutschen Film oder für den deutschen Film interessieren, weil er eben auch sehr divers ist inzwischen. Also diese kleinen Filme, das ist jetzt mehr und mehr und das ist eigentlich schön. Während so die großen Themen des Zweiten Weltkriegs, die werden sich nie totlaufen. In diesem Jahr haben wir Jojo Rabbit, wir haben also alle möglichen Dinge, die da immer wieder die 30er aufgreifen. Aber ich glaube, die jungen Leute in Deutschland und in der Welt suchen auch nach was Ursprünglicher und das könnte, wie gesagt, in verschiedenen Ländern spielen. Dein Film könnte, ich finde, könnte auch in Bulgarien sein. Das sind also Sachen, die man so gut wäre. Ist in dir ein Krimi noch drin? Ist das was du, diese Art von Spannung ist ja Hochspannung. Ja, also dann müsste es aber was wirklich ein Krimi sein. Also ich finde, wir sind ja so Krimi überflutet mit den ganzen Deutschland. Naja, aber CSI und blablabla, das ist ja in Amerika auch nicht anders. Also Frankreich, also wenn, ich glaube, egal in welchem Land man das den Fernseher anmacht, man findet auf jeden Fall auf irgendeinem Sender einen Krimi. Ja. Und das ist natürlich auch etwas, was so mich eher ein bisschen daran hindert, mich für Krimi zu interessieren, weil ich finde, das ist übersättigt. Aber wenn man mal so ein, vielleicht so ein bisschen Film Noir-Krimi macht, dann könnte ich mir das auch vorstellen. Also Woody Allen hat es ganz anders dargestellt. Es gibt also auch lustige Krimis. Also oder so. Nicht, weil man sich auch über das Genre ein bisschen wegsetzen und sagen, hier, ich meine, es was ganz anderes. Und so ist jedes. Aber ich finde, Deutschland ist schon ein Krimiland. Also der Tatort ist so die Hauptsache. CSI hat sich ein bisschen totgelaufen. Es gibt es immer noch, aber irgendwann sagt man auch, wir sind für andere Themen offen und neue. Und solange die Bruder Schwesterherzen. Ja. Schwesterherz ist ein Terminus, für den der Deutsch nicht so firm ist, der uns vielleicht hört und Deutsch nicht die Muttersprache ist. Bruderherz ist ein Terminus, ein liebevoller Terminus. Mhm. Und kann auch ironisch gemeint sein. Also ich liebe dich nicht so sehr. Aber das Herz in dem Falle ist gut gemeint. Auch die Landschaft ist geliebt. Mhm. Also die Landschaft in deinem Film wechselt ab, oder wie sagen wir, die Spannungsszene, mhm. die Verbindungsszene zwischen den Geschwistern wechseln ab mit schönen Landschaftsblicken. Mhm. Und das ist ja auch wirklich auch gewollt. Also ich denke, das ist auch mit eingeplant. Unbedingt. Stellst du dir denn eine Landschaft vor, wenn du einen Film schreibst, hast du dann schon dieses vor dir? Ja, würde schon sagen, weil tatsächlich also gerade bei jetzt Bruder-Schwester-Herz war es ja klar, dass es so ranchmäßig flaches, weites Land ist, mit möglichst wenig Infrastruktur, aber dann doch auch immer wieder irgendwelche Sachen, die diese Idylle brechen, wie zum Beispiel die Windräder oder die Autobahn. Das ist schon, das stelle ich mir schon vor. Ja. Und ein Zäunchen für andere Gründe, aus ganz anderen Gründen. Ja. Was ich sehr nett fand als Idee. Aber Spießigkeit ist auch etwas, was gelebt werden muss irgendwo und erkannt werden muss. Also es gibt auch Leute, die vielleicht ganz anders denken, als das jetzt vielleicht gemeint ist. Ja. Aber es ist schon ein Kontrast zu der Weite und der. Total, klar. Ich darf mich ganz herzlich bei Tom Sommerlatte Junior für das Gespräch bedanken. Der Filmemacher und Regisseur und Schauspieler hat uns dieses nette Interview gegeben. Und ich habe mir natürlich auch den Nachsatz zu dem Film angehört, was auch sehr interessant war und zu vielen unserer Fragen dann natürlich auch weiterführte. Ich bedanke mich dafür, dass wir den Beginn dieser Karriere mitverfolgen können. Zu meinen Fragen nach den Parallelen zur eigenen Familie zitiere ich aus einem Interview, das Tom Sommerlatte Senior, damals 61 und Vizepräsident der Unternehmensberatung Arthur D. Little und Vater von 11 Kindern im Alter von 12 bis 29 Jahren war, dem Spiegel-Magazin 1999 zum Thema Kinderreichtum in der heutigen Zeit gab. Unter dem Titel Kinder sind Luxus beantwortete er die Frage nach dem Stellenwert von Kindern in unserer Gesellschaft folgendermaßen: Kinder seien ein Luxus, denn wenn man sich dafür entschieden hat, stehen andere Dinge nicht mehr zur Wahl. Eltern müssen sich von dem Lebensstandard, der in unserer Konsumgesellschaft als normal gilt, verabschieden. Dies gab er zu, sei in finanzschwachen Familien schwieriger als bei wohlhabenden Familien, zu denen er gehöre. So war es auch meine Frage an den Vater Sommerlatte, der bei dieser Filmveranstaltung seines Sohnes dabei war, was er denn beruflich mache, sich heute so eine große Familie leisten zu können. Dazu lachte der Sommerlatte Senior, dies sicher eine oft gestellte Frage. Dem Spiegel sagte er, dass die Familie einen Babysitter aus pädagogischen Gründen nie beschäftigt habe, obwohl er sich natürlich hätte leisten können. In einer großen Familie entsteht ein internes System, in dem alle helfen und mitmachen. Das ist eine Sozialisierung, die auch gesellschaftliche Auswirkungen hat, übertrug der Berater seine Erfahrungen ins Berufliche und Gesellschaftliche in diesem Interview. Viele unserer Kinder waren oder sind Klassen- und Schulsprecher. Die Fähigkeit, Kompromisse einzugehen, mit Menschen unterschiedlichen Charakters umzugehen, das kann sich in einer größeren Familie viel stärker entwickeln. Kinder aus Kleinstfamilien haben dagegen gar nicht die Übung, so Sommerlatte. Heute gibt es bereits, so sagte er, eine Menge autistischer Schulklassen, wo jeder für sich alleine agiert. So der Familienvater. Für ihn war dies klar auf die deutsche Gesellschaft bezogen. In Deutschland entstehe eine Streitkultur, die auf Rechthaberei beruhe. Wir brauchen aber, so Sommerlatte, viel mehr Teamgeist. Er argumentierte, dass während Deutschland einerseits überaltert, andererseits Leute ab 50 aus den Firmen gedrängt würden. Der enorme Druck, der hier entstehe, sei ein Problem. Auf die Frage, wie bei der Begegnung Menschen auf Sommerlattes Familie reagierten, antwortete er: Wenn wir spazieren gehen, sprechen uns schon mal Leute an und fragen, ob sie uns etwas schenken können. Andere gaben alte Kinderkleidung bei uns ab. Unsere Kinder beobachten bei ihren Klassenkameraden relativ hohen Luxus. Viel zu viele Spielsachen, immer die neueste Mode, eben eine Art Überfütterung. Mit dieser Einstellung, die den Luxus der anderen nicht als erstrebenswert hält, sind die Geschwister groß geworden, die Werte ganz andere. Wir leben nicht in dem Bewusstsein, zu verzichten. Bei uns wird weit mehr geteilt, sagt Sommerlatte Senior. Zurück zu dem Filmemacher Tom Sommerlatte nämlich. Genau dies macht sich in Tom Sommerlattes Filmen bemerkbar. Beziehungen basieren auf natürlichen Konflikten, die erfrischend anders als im gängigen Drama zur Spannung hervorrufen, sich jedoch überraschend positiv wieder lösen lassen. Ein Stück angenehme, heile Welt, die man kaum noch im Film erwartet oder sieht. Die Vermutung des Publikums, auch in diesem Vorführabend, das so gewohnt ist, gängiges Kino heute zu konsumieren, dass auch in den Filmen dieses jungen Regisseurs und Geschichtenerzählers Sommerlatte wieder die Beziehungen zwischen Männern, seinen ersten Film, oder Frauen, der geplante dritte Film nach Bruder-Schwester-Herz, in die derzeitige Problematik gleichgeschlechtlicher Erotik fallen würden, ist schon bei der Begegnung mit Tom Sommerlatte, dem Regisseur, kein denkbarer Gesprächsgegenstand. Er ist angenehm und direkt und erfrischend normal. Bruder Schwesterherz ist ein schöner, mit weiten Landschaftsszenen gespickter und wenig gut darin platzierten Protagonisten angelegter deutscher Western und mit einem interessanten Happy End. Auf den nächsten Film darf man gespannt sein. Ich habe Ihnen noch eingestellt die Biografie von Tom Sommerlatte. Tom Sommerlatte ist 1985 in Wiesbaden als mit sehr vielen Geschwistern groß geworden. Nach Schulabschluss studierte er an der Hochschule für Musik und Theaterwissenschaft in Leipzig. Seitdem war er als Schauspieler in zahlreichen Filmen und Fernsehproduktionen und sicherte sich seinen Platz unter Deutschlands jungen Filmverfassern und Regisseuren bei ersten Erfahrungen in der eigenen bereits prämierten Filmproduktion. Sein Kurzfilm Auf den Hund gekommen wurde im Kurzfilmwettbewerb für den Max Ophüls Filmpreis und in weiteren anderen Festivals gezeigt. Im Sommer wohnt er unten war sein Filmdebüt. Inzwischen gibt es seinen zweiten Featurefilm, nämlich Bruder-Schwester-Herz.